Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bäh. Boah, ich bin wieder auf 180. Ich mag das ja nicht, ne? Mäuschen bellt ja immer die Fahrradfahrer an und so und so die Autos. Gerade auch und dann. So ein schwarzer Bimbo, ne? Mit nachgemachten AirPods, Kopfhörern in den Ohren. Halt die Fresse! Habe ich hinterhergerufen, halt du die Fresse! Ich sag, komm zurück, du, ich mach dich alle! Der ist aber weitergefahren. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn er abgestiegen wäre. Sah ziemlich muskulös aus, aber eigentlich haben die Leute alle vor mir Angst, ne? Halt die Fresse! Hey, armes Deutschland, du. Also die nehmen sich ja Sachen raus, so wollte ich mal kurz loswerden. Ich könnte so kotzen, du. So, in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.